Der Scheiß muss ballern bis zum Morgengrauen. Wenn wir aufhören zu feiern, sind die Ohren wieder taub. Wir pumpen Kopf und Hörer Tani oder Cracky Coke's Bad und fragen uns im Hinterkopf, wie schön's wohl auf dem Mond wär. Traumhaft, Digga, wir sind Stresskids. Harte Mucke, raue Bässe, diese Welt gab mir nichts Besseres. 1-2 Attacke, bis die Boxer platzt. Seit dem letzten Mal, ja, steht auf meinem T-Shirt Fotzensaft. Die Regler gehen auf Maximal, sie tanzt wie auf Ekstaso. Denn Ärzte hackt den Takt, sie springt rum wie ein Ninjago. Der Virus hat sie infiziert, sie kann nicht drüber meckern. Der Osten feiert besser, solange unsere Brüder brettern. Kein Juck hier, ob du Streber, Player oder nur ein Raver bist. Denn jeder hält die Fresse bei einem Live-Auftritt von Angel Fist. Ich feier mich ins Koma, Kasper rum die ganze Nacht, bis ich voll verkatert zurück zur Entzugsklinik mach. Kein Doktor dieser Welt kann mir mein Herz so schnell ersetzen. Außer Peacock, der lässt mich für kurze Zeit vergessen. Die Besten lieben Texte und sie fragen sich, wie Cannabis alles nur noch raushalten, Mann, ich rauche Cannabis. Heimkind ADHS, Hashtag ich hab Borderline. Matrix-Mucke lässt mich in der harten Zeit niemals allein. Ich tanze mit dem Teufel, während ich mich ausnocke. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Am Himmel ist nur ein Mond, es gibt keine Kids wie ihn. In der Schule mal zu lachen, war für mich ne Disziplin. Und heute bin ich so hell am Schillern, fühle keinen Schmerz. Denn alles, was ich fühlte, ist dort Bucke mit Herz. Sie sagen, wir sind dann nochmal, die Family ist shit so. Mit freundlichsten Grüßen geht die 1 an Calypso.